»Halt«, brüllte er plötzlich, als Raskolnikow fortgehen wollte. »Hör mich an. Ich erkläre dir, dass ihr alle, ohne Ausnahme, Großmäuler und aufgeblasene Kerle seid. Stellt sich bei euch auch nur ein kleines Leid ein, gackert ihr gleich wie ein Huhn mit einem frisch gelegten Ei. Auch in diesem Falle pflegt ihr von anderen zu stehlen. Keine Spur von Selbstständigkeit steckt in euch. Statt Blut habt ihr Quark in den Adern. Keinem von euch glaube ich. Das Erste, die Hauptsache, bei euch ist in allen Dingen nur nicht einem Menschen ähnlich sein. Warte!« rief er mit verstärkter Wut, als er merkte, dass Raskolnikow sich anschickte, wegzugehen. »Hör mich zu Ende an. Du weißt, heute kommen Leute zu mir, um die neue Wohnung einzuweihen. Vielleicht sind sie schon da. Ich habe den Onkel dort gelassen, die Gäste zu empfangen. Also, wenn du kein Dummkopf, kein flacher Dummkopf, kein Esel wärest, keine ausländische Imitation, siehst du, Rodja, ich gebe zu, du bist ein kluger Bursche, aber trotzdem ein Dummkopf. Also, wenn du kein Dummkopf wärest, würdest du heute besser den Abend bei mir verbringen, als unnütz die Stiefel abzulaufen. Du bist nun einmal ausgegangen, da ist weiter nichts mehr daran zu ändern. Ich würde dir einen weichen Sessel hereinbringen. Meine Wirtsleute haben einen. Tee würde es geben. Nette Gesellschaft. Und wenn du den Sessel nicht magst, lege ich dich auf die Chaise Longue. Aber du würdest dann doch bei uns sein. Auch Sosimow kommt. Kommst du auch? Nein. Blödsinn, rief Rasumichin ungeduldig aus. Und weißt du warum? Du kannst für dich nicht garantieren. Und im Übrigen, du verstehst nichts davon. Ich habe mich tausendmal ebenso mit Menschen verkracht und bin wieder zurückgegangen. Man schämt sich und kehrt zu den Menschen zurück. Also merke dir, Haus Potschinkow, 3. Stock. Auf diese Weise werden Sie, Herr Rasumichin, möglicherweise sich schlagen lassen, nur um dem zu gefallen, der Sie schlägt. Was? Mich schlagen lassen? Schon für den Gedanken drehte ich dem die Nase ab. Haus Potschinkow Nummer 47, in der Wohnung des Beamten Babuschkin. Ich komme nicht, Rasumichin. Raskolnikow wandte sich um und ging fort. Ich wette, dass du kommst, rief ihm Rasumichin nach. Sonst bist du... Sonst will ich nichts mehr von dir wissen. Warte. Hey, ist Samjotow hier? Ja, er ist hier. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Hast du mit ihm gesprochen? Ich habe mit ihm gesprochen. Worüber? Ach, hol dich der Teufel, meinetwegen brauchst du es nicht zu sagen. Haus Potschinkow 47, Babuschkins Wohnung. Vergiss es nicht.